Ein kleiner Holzkreisel dreht sich um die eigene Achse. Stabil. Er taumelt nicht. Er dreht und dreht und dreht. Der ehemalige Trimdichtpfad Lindlar. Die Zeiten des Matschs, des Schlamms und der Pfützen sind vorbei. Man hat ihn befestigt. Mit grobem Schotter. Ein hellgraues Band aus Steinen windet sich vom Spielplatz im Freizeitpark, Ex-Abenteuerspielplatz, zur Dreifaltigkeitskapelle unter Heiligenhofen und von dort zur Johanneskapelle hinauf. Es schimmert im Mondlicht, gesäumt von Ästen, Reisig und Bruch zwischen den abgeholzten Waldflächen. Am Park steht im Dunkel ein unbeleuchtetes Auto auf dem Schotter. Dezent grollt der Boxermotor im Leerlauf. Im Park gackt eine Gans. 10 Sekunden bis Mitternacht. Der Wagen blendet auf. Fernlicht. 5, 4, 3, 2, 1. Der Motor brüllt auf, das Profil der 4 Reifen reißt Steine aus dem Verbund, schleudert sie nach hinten. Prasselnde Geräusche vom Kunststoff der Schwelle, als das Fahrzeug nach vorn katapultiert, beschleunigt in den Wald. Der WRX ist in seinem Element. Herzlich willkommen hier im Limbus-Studio des Konservenradio Dosenhausen. Ihr hört Konserve Nummer 225, mein Name ist Andreas und seichte Audiounterhaltung ist Programm. Tatsächlich wurde der ehemalige Trimpfad in Lindlar jetzt auf ganzer Länge befestigt. Grundsteuer B wie befestigt sei Dank, sofern böse Zungen recht haben. Es wurde auch Zeit, nachdem Holztransporte die Wege stark mitgenommen hatten. Gemutmaßt wird ein Zusammenhang mit den Grundsteuer B-Bänken im Schlosspark, zumal Servicekräfte für die Schlossklinik gesucht werden, was impliziert, dass letztere bald ihre Pforten öffnet. Schön wäre jedoch eine kleinere Schottergröße gewesen. Auf dem nun verwendeten läuft sich's schlecht und fein profiliertere Fahrradreifen könnten möglicherweise Schaden nehmen. Ob jemand tatsächlich um Mitternacht beim Mondlicht mit einem World Rally Car den Trimpfad befuhr, entzieht sich meiner Kenntnis. Ich selbst würd's zwar gern, aber A. ist es nicht erlaubt, B. müsste die Strecke sicher abgesperrt sein und C. läuft dort nachts erfahrungsgemäß viel Schwarzwild rum. Summa summarum also schlechte Voraussetzungen. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Zum Beispiel aus der Unterkaltenbach in Engelskirchen. Dort wird ab Ende April die Aggerbrücke saniert und mit ein bisschen Glück die Schlaglochpiste dorthin gleich mit. Dazu wird allerdings der Bereich vor und hinter der Brücke sowie die Straße nach Oberbüschel und Miebach gesperrt. Zudem ist ungeklärt, ob JustFTF, einer meiner Caches, für den Zeitraum der Bauarbeiten deaktiviert werden muss, weil das Final unerreichbar wird. Hier überwiegen selbstverständlich die Vorteile einer sanierten Straße dem möglichen Punkt, zumal der FTF vor langer Zeit an Herrn Ausgemuggelt ging. Viele Grüße an dieser Stelle. Nächste gute Nachricht. Letzte Woche erzählte ich von immersiven Ausstellungen in der ehemaligen Phoenixhalle in Dortmund. Wieder zu Hause erfuhr ich von meiner Holden, dass demnächst eine weitere immersive Ausstellung in Oberhausen startet. Dieses demnächst war, insofern ich es richtig verstand, übrigens letzten Freitag. Die letzten Tage von Pompeji in 90 Minuten. Karten sind geordert und ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Planet Ocean, die Ausstellung, die meine Holde interessiert, läuft Trommelwirbel. Derzeit im Gasometer in Oberhausen und wird wohl bis November verlängert. Wie es ausschaut, könnte 2025 also ein immersives Jahr für uns werden. Mittendrin statt nur dabei und ohne große Reisen. Doch nicht nur das, denn auf dem Oberhausener Gasometer liegen Mystery-Koordinaten. Spannend in dem Zusammenhang, es gibt 2 Lösungswege. Entweder man absolviert den zugehörigen Labcache oder man sucht eine Plakette am Gasometer und wandelt Teile des Textes in die Finalkoordinaten um. So mag ich das. Und wo wir gerade beim Thema sind, komme ich noch einmal auf das Dortmunder Gasometer und den Bauzaun um die Dose zurück. Nach meinem Log deaktivierte der Owner umgehend das Listing und sucht nun eine vorübergehende Lösung. Auch so mag ich das, wenngleich das auch direkt und ohne derartige Logs gehen könnte. Wenn das keine guten Nachrichten sind, nix für ungut und viele Grüße an dieser Stelle. Es ist übrigens gerade der 8.4.2025 und ich mutmaße ketzerisch, dass sich trotz der Aktivierung des Listings Suchende durch den Bauzaun drücken und sich an die Koordinaten begeben, darauf hoffend die Dose doch vorzufinden. Die Konserve von übermorgen ist bereits fertig, das heißt, ich habe Zeit bis zum 14.5. diesbezügliche Logs zu lesen. Kleiner Zeitsprung. Heute, am 14.04.2025, stellt sich raus, dass am 7.04. ein Reviewer anmerkte, dass er mitlese und darum bat, die Dose erst wieder zu suchen, wenn sie verlegt und das Listing aktiviert wurde. Cachende sind so berechenbar. Alles für die Dose, alles für den Punkt. Aber auch Angst vorm Reviewer. Das heißt, keine weiteren Logs und Skandale. Und wo wir gerade beim Thema sind, auch alles für das Souvenir. Internationales Geocaching Filmfestival 2025. Die GIF-Saga geht weiter! So titelte zumindest das offizielle Geocaching-Blog in Deutsch. Ist das keine gute Nachricht? Das diesjährige GIF-Motto ist TFTC und bedeutet nicht, wie man annehmen könnte, Thanks for the Cash, sondern Trommelwirbel. Thanks for the Community! Wuhu! Alle diesbezüglichen Einreichungen im Zeitraum vom 6.5. bis 31.7.2025 auf der GIF-Webseite geocachingfilmfestival.com werden mutmaßlich berücksichtigt. Erleben kann man die mutmaßliche Vorauswahl vom 6. bis 16.11.2025 persönlich oder via Online-Streaming. Und wer gar an einer GIF-Veranstaltung teilnimmt, erhält sogar ein GIF-Souvenir für lau. Ist das kein Knaller, Knaller, Knaller, Knaller? Naja, nicht wirklich, denn die Vergabe virtueller Abziehbildchen fürs Profil sind nicht nur inflationär, sondern in Sachen GIF auch obligatorisch. Tja nun. Nichtsdestotrotz freue ich mich auf die kreativen Filmchen, insbesondere diejenigen, die es nicht ins Filmreel, sprich die offizielle Endausscheidung schaffen werden und mutmaßlich werden einige nicht unerwähnt bleiben. Grüße an Palk und Co. gehen raus. It's not a cash, it's cinema trash. Aber pst, nur mal so unter uns. Hört ja sonst niemand zu. Ich hätte schon Bock, so ein Knaller-GIF-Video zu drehen. Das Konservenradio Dosenhausen Community GIF-Video, kurz KRD CGI FFV in 70mm Ultra Panner Vision. The Hateful Reviewer in der Director's Cut Edition mit der legendären Filmmusik von TJ Morricone. Blöd nur, die ReviewerInnen sind derzeit alle so lieb und beliebt und die Community ist so nett und alle halten sich an die Regels, die die Regels sind. Zu allem Überfluss fehlt mir noch die Filmcrew und das Equipment, der Greenscreen, die Lost Places, Genehmigungen, Schauspielende und Statisten und letztendlich verhindert die Zeitbegrenzung und das fehlende Budget das mutmaßlich epischste Werk, das jemals die Dosensuche thematisiert haben können würde. Und deshalb, obgleich nicht nur, wird es auf der diesjährigen Signal-Verleihung erneut nicht heißen And the Signal goes to Traveling Jack. Wieder wird es keine Laudatio geben und ehrlicherweise, hätte ich mir niemand bessere Viewenden vorstellen können, der eine halbstündige Laudatio auf mich hätte halten müssen, als ihr wisst schon wer. Lustiger Gedanke. Ja, da entgeht euch was, zumal das Drehbuch zumindest virtuell in meinem Kopf fragmentös vorhanden sein könnte. Also mutmaßlich. Mit dramatischen Szenen wie Owen, da einen immersiven Cache in einen alten Luftschutzstollen bauen, in einem Tal östlich von Köln. Eine sauteure Installation mit wochenlanger Arbeit, der Cache des Jahrhunderts quasi, gerade rechtzeitig zum und im 25. Jahr Geocaching, mit mündlicher Erlaubnis des Grundstückseigentümers selbstverständlich, die der Reviewer aber nicht anerkennt, weil er was Schriftliches haben will, was er aus Verkehrssicherungs- und Haftungsbedenken des Grundstückseigentümers aber nicht kriegt, weshalb er den Cache nicht freischaltet, zumal er unter seinem Cacher-Account am Tag der Einreichung des Listings ein Nano 160 Meter entfernt an ein Parkplatzschild gelegt und freigeschaltet hat, weil er die Jahrhundert-Cache-Owner nicht mag. Ein unlösbarer Abstandskonflikt, wie er findet, woraufhin der Nano plötzlich verschwindet und er einen neuen legt, der plötzlich wieder verschwindet, währenddessen sich die Owner des Jahrhundert-Caches an Groundspeak wenden, um eine Sondererlaubnis bitten, die jedoch mangels schriftlicher Erlaubnis negativ beschieden wird. Zumal der Reviewer behauptet, die Jahrhundert-Cache-Owner würden seinen Nano-Cache stehlen, was jedoch nicht der Wahrheit entspricht. Die Jahrhundert-Cache-Owner bringen daraufhin das Gerücht in Umlauf, der Reviewer würde seinen Cache immer selbst entfernen, um den Verdacht auf die Jahrhundert-Cache-Owner zu lenken, was die Community vollends in Rage bringt, woraufhin eine Hexenjagd entbrennt. Das Spiel eskaliert, eine Leiche im Stollen. Das ist der Stoff, aus dem echte Dramen sind. Wer den Nano tatsächlich immer wieder entfernt, wird übrigens erst im Abspann aufgelöst. Direkt aufgelöst wird die Dramenreihe um Henrietta Island, meinem Bucketlist-Lieblingscache unter GC36AQX. Am 11.04.2025 schrieb Henry 2311 als Fundlog: "It was very hard to find, but I did it." Jan-2405 schreibt am 8.04.2050 als Fundlog: "100% sure the log below me is a fake log." Das Log, auf das er sich bezieht, ist ein Fundlog von Dr. Davis. Letzterer schrieb am 6.04.2025: "It took literally forever to get here, but did it was on my bucket list. TFTC. Maybe put the rating up to a 3.5. Ruft man die Logs auf, wird angezeigt: "DNF, du kannst diesen Log nicht ansehen." Was man sehen darf, ist ein Notizlog vom Team Linza. "Moin, moin, meine aktiven Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Fortnite mit Stelle Bre." Mehr muss man zu diesen Accounts auch eigentlich nicht wissen. Und irgendwo verliert ein kleiner Holzkreisel an Drehimpuls, taumelt und fällt um. Genauso wie die Gans im Park, die von einem Schotterstein getroffen wurde, der vom Hinterrad eines startenden Autos weggeschleudert wurde. Und mit dieser unerwarteten Wendung endet Konservenradio Dosenhausen Konserve 225 vom 17.04.2025. Ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen. In 4 Tagen wird ein Kind im Rahmen der 7. Ostereiersuche im Freizeitpark Lindlar ein großes Ei finden. Es gehört allerdings nicht zu den über 5000 Ostereiern, die im Rahmen des bunten Osterspektakels der Laberköppe e.V. im Freizeitpark versteckt sein werden. Es ist auch keins der 20 goldenen Glückssteineier, die beim Osterhasen gegen tolle Sonderpreise eingelöst werden können. Jenem Osterhasen übrigens, der in Konserve 137 bereits von unseren Außenreportern anlässlich der Ostereiersuche 2023 interviewt wurde. Die diesjährige 7. große Ostereiersuche findet übrigens statt am 21. April 2025 von 11 bis 17 Uhr im Freizeitpark Lindlar. Das große Ei, das von jenem Kind gefunden werden wird, ist ein Gänseei. Genauer gesagt, das letzte verbliebene Ei jener Gans, die vom Stein getroffen wurde. Letztere hat übrigens der Fuchs gestohlen, der demnächst im Bau hinter dem Freizeitpark in einer Rohrfalle verenden wird. Ausreichend Bandwurmeier hat er zwar schon in der weiteren Umgebung verteilt, aber die können hier niemandem gefährlich werden, weil zu Zeiten von H5N1 in Gegenden, wo Wildvögel wie Kanadagänse die Baratten zuscheißen, niemand auf den absurden Gedanken käme, mit bloßen Händen in der Botanik herumzugriffeln, geschweige denn im Anschluss mit ungewaschenen Händen irgendwas zu essen. Oder? Knaller, Knaller, Knaller, Knaller! It's not a cash, it's cinema trash. La la la la. La la la la la la la la la la la la. Thanks for the community. Thanks for the community. Thanks for the community. Woohoo! Yippity-yay, yippity-yay, wow! mein Gott. Traveling Jazz.